Der Präsident der Republik Kongo, Denis Sassou-Nguesso, richtete am 28. Juli ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Im Zusammenhang mit der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK beglückwünschte er im Namen des Volkes und der Regierung Kongos und in seinem Namen Kim Jong-un herzlich. Er äußerte seinen Willen zur Bemühung um die weitere Vertiefung der Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und wünschte dann dem Marschall Kim Jong-un viel Erfolg in seiner Arbeit.